weiß dies und glaub es ganz gewiss, dass ich aus meinem Grabe ganz einen sichern Zugang zu dem Vater habe. Mein Tod ist nur ein Schlaf, dadurch der Leib, der hier von Sorgen abgenommen, zur Ruhe kommen. Sucht nun ein Hirte sein verlornes Schaf, wie sollte Jesus mich nicht wiederfinden, da er mein Haupt und ich sein Gliedmaß bin? So kann ich nun mit frohen Sinnen mein selig Auferstehen.